Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich würde gerne beginnen mit einem amerikanischen Duo, den Bell Gardens, und Musik aus ihrem Album Slow Dawns for Lost Conclusions. Mehr als einmal auf diesem Werk begegnet uns ein Instrument, das groß geworden ist nach meiner persönlichen Erinnerung in den späten 60er, 70er Jahren und das Musiker immer dann benutzten, wenn sie womöglich keine Lust oder aber wahlweise auch kein Geld hatten, um sich teure Streicher, opulente Orchester leisten zu können. Also griffen sie auf das Mellotron zurück mit seinen opulenten Sounds. Ein Instrument, das sich bis heute zahlreicher Liebhaber erfreut. Kein Wunder, dass es unter anderem jetzt auch hier bei den Bell Gardens auftaucht. Ein Instrument im Übrigen, für das ich bis heute meilenweit durch strömenden Regen gehen würde, um dann letztendlich nass wie ein Pudel hier anzukommen. Ich versichere aber, heute vor etwa einer Stunde war die Meile oder gleich mehrere, war nicht mal notwendig. 50 Meter reichten aus. Ich stehe hier in der Tat wie der berühmte Pudel. Ein Grund mehr, so ein bisschen mit Kaminmusik zu starten. Ich muss gerade an diesen alten Schlager denken. Da ist ein Feuer, das ewig brennt, dass man das ewige Feuer nennt. Ich weiß sogar noch, wer das gesungen hat. Tommy Steiner. Hier sind die Bell Gardens. 4. Ich gestehe frank und frei, dass ich die Stimme des gerade gehörten Amerikaners Mark Lanegan für eine der beeindruckendsten weltweit halte. Ich bin ein langjähriger Follower dieses Mannes, der zu Beginn seiner Karriere mit den dicken, ich glaube sie hießen Connor, mit den Connor-Brüdern Gruppe, die Screaming Trees betrieben hat, dann über die Gutter Twins sich an etliche Projekte gebunden hat, rund um die Queens of the Stone Age beispielsweise auch. Ich bin der Meinung, seine Stimme wirkt immer besonders gut mit ihrem dunklen Timbre, mit ihrer Rauchigkeit, wenn die Tracks wahlweise sparsam, beispielsweise mit einer akustischen Gitarre gespielt werden, oder aber wie auf dem neuen Album der Mark Lanegan Band, wenn flächige Electronics das Bild über weite Teile beherrschen. Das ist hier so, denn hinter der Mark Lanegan Band steckt in erster Linie der Produzent und Keyboard-Spieler auf diesem Album, Alan Joe Hannes, der hier eine ganze Reihe von Synthesizern bringt. Das ist ein wunderbares Album, die Mark Lanegan Band, mit einem Titel gerade gehört aus dem Album Phantom Radio. Hier kommt ein Trio aus den USA, Future Brown, das verstärkt wird durch die Sängerin und Rapperin aus Chicago namens Tink. Großartiger Titel, sehr weirder R&B, wenn man so will. Let's get down. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some in your body. Fuck this club. Let's get down. Why you talking to me? Woke up, I'm out of my mind. Pull up to the club, but I don't wait in lines. My niggas are with me, they puffin' on pine. They don't pat us down, so we snuck in the nines. Full of Patron, I'm in my zone. If you came with him, bet you're leaving alone. The way that he actin', I know that it's on. I just want, then I'm sending him home. Cup full of liquor, it's shot after shot. I threw my cousin the key to the drive. He's staring, so I gave him something to watch. He's secretly hoping that numbers get swapped. In the backseat, get the poppin' like acne. Wait, what the hell, you just ask me? That's how they act me, whenever you mix it. Sippin', wildin' out, trippin', listen. Ball like a play for the Pistons. Listen, I could buy the ball in the business. Hating looking at me at a distance. Don't be fooled, you can still get stitches. Standing on the couch like I never learned manners. I don't two-step, I don't do a lot of dancing. Throw the side point, the fanners. With the squad, we don't with your randoms, homie. Don't you wanna party? Put some in your body. This club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some in your body. This club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some in your body. Fuck this club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some

the competitors competing. I better not think about quitting, leaving. Better hype up myself for achieving. No matter where you come from, take a step back and know it can be done. Take a step back and know that you're the one. If you want it bad enough, it'll come. Forget early hits, forget number ones, forget what's done. Just timeless classics and hip-hop jams. Keep on trying and know you can. See where I'm going when it's cloudy. When I cannot cope, or just be me, it'll all fall into place and be. In every single way, don't wanna waste a day. Make every second count, won't throw my life away. Have my cake and eat it, find the hurt or beat it. Reap rewards, retrieve it, clown, I believe it. So when I'm sitting in my window and I just can't see through, listening to the wind blow, smoke from the trees as I talk it to the end glow and let my thoughts flow. And I watch the globe spin slow. I reminisce and think though of times when I've been broke. Cause I've made pee and I spent loads and I ate beef for my kinfolk. I thought maybe I'd be in limbo, but that made me go indoors. So when outside there's been cold, I've been indoors in that end zone. So I give thanks for that window and that pain banker that's in sport. And that's real talk, yeah. Hard work beats talent. If talent don't work hard, yeah, the story's already been told. But wisdom is worth more than bling gold. But why limit all your end goals? You can be anything, though. But can't do anything for a pink, no. Nah, integrity is key like a pink code. That's why the fire burns in my heart, there's an inner glow. And you can see it in my eyes, killing the windows to the soul, and that's real. Es hat sich so ergeben, dass ich heute eine Reihe von R&B im Soul verankerten Tracks spielen möchte. Dieser hier kommt von der britischen Soul Queen Harley Blue, die bereits im Juli Sitting by the Window veröffentlicht hat. Ihre neue Single ist eine Coverversion des Eurythmics-Titels Who's That Girl? Ein Pfeil wurde mir aus England geschickt, das leider etwas beschädigt ist am Ende. Vielleicht spiele ich es aber dennoch noch. Auch dieser Track gefällt mir ausgesprochen gut. Davor habe ich gespielt, ich muss kurz schauen, einen Produzenten, der mittlerweile in Berlin lebt, der gute Fantastic Mr. Fox, der sich mit der Amerikanerin Kate A eingelassen hat auf dem großartigen britischen Label Black Acre, der Titel U-Turn. Hier kommt Alice Russell. Thank you. for words that rhyme. Unfamiliar journey. They could get recycled. Got no heart for a chick who trifle. Deep sight planned, I was like a rifle. Trying to get my bread looking more like Michael. Trying to get a zoo in my backyard. Brooklyn Zoo, who you? Trying to act hard, flip a few packs. Think that save whack bars. We making runs, team moving like track stars. Facts are few nowadays, round the ways. Gotta get your sound up if you wanna get played by my team. So critical, sacks like straight hand. Hollow out a Dutch, then we fill it with 8 grand. City got me feeling like I wanna run and take bands. Jack's on Drilla on the block with escape bands. Jealous ones plot, same time trying to shake hands. Jordan with the sand, slow time like Space Jam. Wasteland, got Myers on the loose waistband. Got the fire in the loop, you a liar in the booth. Count cage, watching Yanks on the tube. Chasing Phelps for the gold, take a break on the stoop. Trying to get my bread looking more like Michael. Trying to get my bread looking more like Michael. Trying to get my bread looking more Mike Michael. ganz kurz zwischendurch, eine Band aus Kanada, Tops. Zuvor haben wir den Brooklyn-Produzenten Young Gutted gehört. Ein, zwei Sätze mehr gleich. my time coming out, but with no crash. Have a little piece of yours on my own stash. Yeah, my own worst enemy, older. I live so fast. Spend my time coming out, but with no crash. Have a little piece of yours on my own stash. Yeah, my own worst enemy, older. Thank you. 1L4. Im Oktober vor ziemlich genau 2 Jahren ereignete sich mit mir selber etwas Eigenartiges. Ich spielte das erste mir geläufige Album einer 6-köpfigen Band aus Leeds, die wir hier gerade mit Musik aus ihrem neuen Werk, das also ziemlich exakt 2 Jahre später entsprechend erscheint, Alium, so heißt es, gehört haben. Vor 2 Jahren erschien das Album dieser 6-köpfigen Leeds-Formation namens Lass die Katze ruhig aus dem Sack, Submotion Orchestra, noch auf einem vergleichsweise kleinen Label. Ich muss wieder umschwenken, das neue wird zumindest vertrieben von Ninja Tune, beziehungsweise hier in Deutschland auch von Rough Trade. Damals hieß bei Fragments, dem Vorläuferalbum, das Label, will ich ruhig hinzufügen, Exceptional Records. Auf diesem Album, wie auf dem ganz neuen, erging die Band sich in einem wirklich für meine Begriffe wunderschönen Brückenschlag zwischen elektronischer Musik, aktueller Bassmusik. Viele ihrer Tracks, auch auf dem neuen Album, pendeln sich nur zu gerne bei 140 Beats pro Minute ein, dem klassischen Dubstep-Tempo ein. Also einerseits elektronischer Musik und eben Jazz. Wobei der Jazz-Faktor insbesondere so zum Schluss immer so ein bisschen durchschlägt, wenn die Trompeten so fanfarenartig hineinkommen. Hier und da gibt es auch mal so ein paar Breaks, die man vielleicht salopp mit dem Begriff kompliziert umschreiben könnte. Zumindest vor 2 Jahren bildete ich mir ein, jetzt kommt Jazz. Ich hatte noch ein paar andere Platten zur Hand. Dann bin ich, glaube ich, erstmals anlässlich der 33. Ausgabe genau in dem Zeitraum auch auf den Leverkusener Jazztagen gewesen, wo es mir ausgezeichnet gefiel. Und ich glaubte irgendwie, jetzt kommt der Jazz und auch dieser geschätzte Sender 1Live wird schon bald in Kürze auch tagsüber rund um die Uhr nichts anderes tun, als verquere Jazzmusik zu spielen. Insgeheim hoffte ich das. Bedauerlicherweise ist es natürlich nicht so gekommen. Ich weiß, dass einige unter euch das ähnlich stark bedauern wie ich, aber zum Teufel nochmal sei es drum. Gut, wir haben hier also das Submotion Orchestra gehört. Ein kleiner Ausflug in Sachen Quasi-Jazz gewissermaßen, denn so richtig freie Entfesselungen, großartige, großräumige Improvisationen sind auf dem neuen Album Alium mir zumindest noch nicht begegnet. Ende Oktober wird es erscheinen. Erlaubt noch 2, 3 Sätze zu Tracks, die zurückliegen. Es ist immer schön, wenn ich mal die Gelegenheit habe, anderen DJs bei der Arbeit zuzuschauen. Im Sommer werde ich nicht vergessen, im Revierpark Wischlingen hatte ich die Gelegenheit, den Set eines Mannes aus Bochum zu studieren als Zuhörer, den ich im Übrigen sehr schätze. Mad Green ist sein Name. Und der kam plötzlich mit einer Nummer um die Ecke aus dem Jahr 2013, aus dem letzten Jahr im März, also doch schon stolze mittlerweile 1,5 Jahre alt. Und während er die spielte, wurde mir klar, diese Nummer ist einfach ein Klassiker. Sie ist sehr spooky, sie ist ein spooky R&B, wenn man so will, sehr bad, und sie stammt von dem britischen Quartett Toddler T-Sound. Ich habe sie eben gespielt, den Titel Worst Enemy. Erwähnt hatte ich auch die kanadische Indie-Band Tops, deren Album Picture You Staring vor einigen wenigen Wochen erschienen ist, Ende September, das so wunderbar hell und klein soundig daherkommt mit einem famosen Songwriting, das so Soul Softrock berührt. Und hier und da könnte man fast glauben, wenn man es nicht besser wüsste, es würde sich um die kanadische Band Stars handeln, die wesentlich bekannter jetzt ihr neues Album veröffentlichen. Ich hab's bei, finde es bis hierhin, ich will mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, okay, muss aber gestehen, die Tops hier, das ist ein echter Tipp, die gefallen mir unfassbar gut. Alice Russell hatte ich gespielt, es gibt eine neue 12er von ihr, I'm the Man That Will Find You. Das ist eine Coverversion, für mich überraschend, des Neuseeländers Conan Moccasin. Bei ihr nicht ganz so gut gelungen, deshalb habe ich einen anderen Track aus der 12er gespielt. Dann war noch ein Hip-Hop-Tune zu hören aus Brooklyn von dem Produzenten Young Got It. Sehr düstere 4 Tracks auf seiner Towers, also Türme, besiedelten EP. Einer, den ich gespielt habe, heißt Michael, zusammen mit dem Rapper Charkhan. So viel mal zu den gerade gehörten Titeln. Haben wir noch ein bisschen Zeit, 53, 7 Minuten. Wie lange ist der hier? 5:32, muss ich noch was Kürzeres dranhängen? Ich schau einfach mal. Ein Mann aus London, Toby Gale. Thank you. 4. So, ich hatte eben lange überlegt, wie fülle ich die kleine sogenannte Lücke zwischen einer Musik, die fast an 23 Uhr heranreicht, und der noch verbleibenden Zeit bis zu den Infos, die wir hier gerade bei 1Live gehört haben. Einmal mehr ein Retter war der Rumäne Rodion Ladislau Rosca, der mit seinen uralt Aufnahmen aus den 60ern, frühen 70er Jahren jetzt ein Album Schwer krank der Mann zusammengestellt hat, Behind the Curtain, hinter dem Vorhang, Rumänien eben damals unfrei bis zum geht nicht mehr, insbesondere als das mit Ceausescu losging und er kaum noch die Möglichkeit hatte, sich musikalisch zu betätigen. Das ist ein großartiges Album, da kommen so auf gebrochene Art und Weise hier und da sicherlich Kraftwerk-Einflüsse durch, wobei man mal überprüfen müsste, ich kann das anhand meiner Kopie nicht ganz genau tun, wie die Dinge hier datiert sind. Bei Rodion Ladislau Rosca, ich will versuchen, den Namen öfter auszusprechen, damit er mir so ein bisschen in Leib und Magen geht. Wenn ich sage schwer krank, ich will das auch an dieser Stelle nochmal sagen, Hepatitis B und C, Leberkrebs, so ist es mir zugespielt worden. Davor habe ich den Londoner Produzenten Toby Gale gespielt, In the Good of the Night, ist ein sehr wunderbar strahlendes Album mit vielen geschichteten Synthesizern, leicht verqueren Beats, die auch schon mal so ins Jazzige hineinschlagen. The Good of the Night heißt die EP von Toby Gale, die ich ausgezeichnet finde. Auf Activia Benz ist sie erschienen, das Label des guten Sluggerbeat. So, ich möchte weitermachen mit einem Titel, der ebenso den Flow ganz vehement gebrochen hätte, aber irgendwo möchte ich ihn gerne spielen. Er stammt von der britischen Band Art Brut, deren Kopf Eddie Argos am kommenden Freitag, das ist der 24. Oktober, in den Sektor kommen wird, um akustische Songs zu spielen und Geschichten zu erzählen, eine Storytelling-Show und ein akustisches Konzert. Gemeinsam mit seinem Freund Ian Katz-Kilkin steigen die beiden im Kölner Club Blue Shell ab. Das Ganze beginnt um 21 Uhr. Ich sage das extra so ausführlich, weil ich ja ein Buch vor mir liegen habe, das alle besungenen und aufgenommenen, veröffentlichten Texte von Art Brut beinhaltet. Eddie Argos, Any Questions? Fragezeichen, so heißt es. Untertitel The Complete Art Brut 2003-2013, also diese 10 Jahre Bandgeschichte hier textlich in dem Buch, das es vermutlich auch zu kaufen geben wird. So, jetzt haben wir aber mal Musik nochmal von Art Brut, okay? Eine von ganz früher, Started a Band. destiny. Go slow, sit in to wildcat strikes. Strike again, quick split. Sabotage them, pick it. Present, absenteeism. Wreck it, boycott. Because boy, no, you're not them. Whistle blown it, blow it up. Ganz kurz, Dear Hoof, gerade gehört davor, Thurston Moore. I'm down to take it home. Working as hard as I do, a piece of my own is better for me. It's better for you. Look at the bigger picture. How can we lose? You can bet it all on me. We'll be right back. talking about Cadillac, my quick wear with a bitch crib. I can't stop to kiss myself. Hold my mind to the side. Free my mind to cut a grind. Free my mind to cut a grind. Talking about fresh vibe. We talking about fresh vibe. Wir sind hier bei 1Live4, befinden uns ein bisschen im Dirty Funk Bereich. Die Gruppe Big Chief, way back in the 90s, weit hinten in den 90er Jahren. Zwei, drei Sätze möchte ich gleich noch zu dieser Gruppe verlieren. Davor haben wir ein Drittel von Sarah Creative Partners, diesem wunderbaren amerikanischen Trio, gehört Shafiq Hussein, der eine neue 12er raus hat, zusammen mit Anderson Paak. Haben wir den Titel zuvor gehört, It's Better For You. Ich würde gerne noch diesen Track hier anhängen vom französischen Trio Apollonia. Thank you. Eins. Na, wieso höre ich mich nicht? Hab gerade ein Problem hier. Ich kann mich nicht hören. So, jetzt höre ich mich. Ich hatte meine Kopfhörer komplett auf Null gedreht. Bitte entschuldigt das. Ich habe gerade den angolanisch-portugiesischen Produzenten, DJ-Musiker Batida gespielt. Es gibt ein neues Album von ihm, das punktgenau jetzt erscheint, mit vielen Elementen und Variationen auf Afro, House, Kwaito, Kuduro und so weiter. Ich will dieses Teils jetzt hier nicht musikwissenschaftlich bis in alle Tiefen erklären, was ich aus dem Hohlenbauch jetzt auch gar nicht in der Tiefe könnte. Duas, so heißt das Album von Batida, aus dem ich gerade Musik gespielt habe. Sehr gut, gefällt mir auch in seiner Stereotypenart, aber mit großartigen Drumbeats und fetten Bässen. Das, was wir zuvor gehört haben von Apollonia, ein Trio französischer House-Produzenten um unter anderem Shonky und Den Genasia, die für sich genommen hier schon seit Jahren immer mal wieder mit Tracks laufen. Tour à Tour, so heißt das Album dieser drei, das vor einer Woche erschienen ist. Ich schaue ganz kurz, was ich noch gespielt habe. Es tauchten die Namen Thurston Moore auf. Der Gitarrist von Sonic Youth legt sein insgesamt zweites Soloalbum vor mit dem Titel The Best Day. Darauf gibt es sehr kompakte, fokussierte Tracks. Einen habe ich gespielt, entsprechend auch etwas kürzer. Es gibt auch sehr elegische, ausgewalzte Nummern, die nie langweilig werden. Ich bin restlos begeistert, zum Beispiel vom über 8-minütigen Album Opener, der wie ein lupenreiner Blues beginnt, wo doch gerade Thurston Moore und mit ihm Sonic Youth traditionelle Genres eigentlich immer abgelehnt haben und ablehnen. Entsprechend driftet dieser und andere Tracks dann natürlich auch in die Sonic Youth / Thurston Moore typische Verstimmungen, bitte nicht falsch verstehen. Tatsächlich stimmt er seine Gitarrenseiten ja so eigen, dass eben Sounds dabei herauskommen, die immer so dieses zumindest leicht Dissonante mit transportieren. Das gilt einmal mehr für eine Band, die ich zuvor gespielt habe, Deerhoof. Ganz großartige, schon seit vielen, vielen Jahren arbeitende Band aus den USA. Das neue Album erscheint Anfang November und beinhaltet einmal mehr Songs, die die ganze Dissonanz des aktuellen Weltgeschehens, wenn man so will, musikalisch auf den Punkt bringen, mit viel Reibungen, mit einer Schärfe, die einem vorkommt, als würde man, was weiß ich, will jetzt hier nicht mit Messer, Schere und solchen Dingern anfangen. Nehmen wir den berühmten Fingernagel, mit dem wir über irgendeinen rauen Gegenstand, so Porzellan. Soll ich das weiter ausführen? Besser wohl nicht. Deerhoof, das neue Album La Isla Bonita. Big Chief, eine Band, die in den 90er Jahren und späten 80er Jahren großartige Platten so im Bereich Soul, Dirty Soul, Funk produziert hat aus Ann Arbor, Michigan. Die Gruppe hörte dann auf, verschwand spurlos, was ich deshalb sagen kann, weil ich irgendwann mal versucht habe, das zu recherchieren, wo sind die eigentlich geblieben. Eine großartige Band. Ich werde nie vergessen, einen Abend in Düsseldorf, als sie im Tor 3 einen ihrer wenigen Deutschlandauftritte spielten. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ein Abend, der fürchterlicherweise von einer schottischen Whisky-Firma supported wurde. Man konnte das Zeug da saufen, darf ich das einfach mal so klar und deutlich sagen, wenn ich Mann sage, rede ich ja nicht automatisch von mir, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir waren mit jemandem unterwegs, der sich immer mal so abgesondert hatte und der dann tatsächlich noch unbedingt im Anschluss an die Big Chief Show in einen Laden zum Düsseldorfer Hauptbahnhof wollte, wo die Toten Hosen spielten. Während der Fahrt wurde dann klar, oh Mann, der kann auch nicht mehr so richtig gut fahren. Kamen wir da an, ich werde das nie vergessen, weil ich das als ängstlicher Beifahrer noch vor Augen habe, Vorgruppe Schließmuskel, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, dann die Toten Hosen und dann hat der Mann irgendwie, dann sind wir da 4-5 Stunden geblieben, bis der halbwegs wieder beisammen war und wir die Heimfahrt anfangen konnten. Einen Musiker von Big Chief habe ich irgendwo im Line-up von Kid Rock mal entdeckt. Aber was aus diesem dicken, langhaarigen, rothaarigen Sänger Barry Hensler geworden ist, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. So, viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Hier kommt eine Wiederveröffentlichung einer amerikanischen Band, Band X. The Best of Band X. Thank you. gonna change. Just you wait and see.

In einigen Minuten gibt's hier die Infos auf 1Live. Dann geht's weiter hier mit 1Live 4. Wir hören hier im Hintergrund die letzten Sekunden des Neuseeland Soul, Psychedelic Soul Duos Electric Wire Hustle. Davor habe ich erneut zurückgehend in die 90er Jahre die aus dem Raum Seattle stammende Formation MacTop gespielt, um ihren damaligen Kopf Reggie Watts, der nach allem, was ich weiß, heute ein angesehener und recht bekannter Comedian auf diversen amerikanischen Fernsehkanälen ist. Und die von mir kurz namentlich genannte Band X, The Best of Band X, ist ein Jazz-Fusion-Quartett aus den USA, das in den 70er Jahren nur ein Album herausgebracht hat. Das hieß dann gleich The Best of Band X. Dieses Album hat jetzt das Label BBE Records neu entdeckt, gemastert. Wir kennen dieses Spielchen. Und nochmal neu veröffentlicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Deshalb habe ich es ja auch gespielt. Zu Recht. Hier kommt ein Haustitel, schön slow. Das ist die Politik dieses Labels Farside Records um den Dortmunder Ingo Sänger mit schön perlenden E-Piano-Sounds, die auch ohne es wirklich sein zu wollen, so ein bisschen gefühlt so einen jazzigen Touch dieser Nummer geben. Missing You heißt die und kommt von dem Duo Liquid Funk, soeben erschienen auf Farside Records. Liquid Funk mit der Missing You EP. Ich sag schon mal bis gleich. bevor ich weitermache, erlaubt ganz kurz, dass ich vorweg schicke einen Blick auf die Fußballlandschaft des Sektors, beherrscht der von Herzen geschätzte Kollege Arndt Zeigler im WDR-Fernsehen natürlich viel besser, als ich das hier nur so bruchstückhaft machen kann. Aber ich möchte immerhin mal vorweg schicken, bevor es hier weitergeht mit Musik. Wir blicken auf ein weitgehend sonniges Wochenende zurück und ich versteife mich einfach mal zu der Behauptung, Fußball im Sektor macht derzeit Spaß. Das werden die Dortmunder nicht unbedingt so sehen, aber ich bin mir sicher, in Istanbul wird der Hebel umgelegt. In Köln weiß man jetzt, es geht. Gladbach erinnert an die alten Fohlen. Bei Schalke steht die Null. Leverkusen, Spektakel rules, alles Roger also, oder um genau zu sein, alles Roger. Was haben wir noch? Bochum mit mittlerweile 6 Unentschieden zu Hause. Das ist eine unfassbare Serie, die es, glaube ich, auf diesem Planeten und auch darüber hinaus im Weltraum noch nie gegeben hat. Ich möchte einfach mal einflechten, dass vor kurzem ein wunderbares Buch erschienen ist, das der Autor Tom McGregor geschrieben hat. 111 Gründe, den VfL Bochum zu lieben. Da stehen wirklich sehr, sehr schöne Anekdoten drin. Und ich schließe gar nicht aus, dass ich das hier innerhalb der nächsten Woche vielleicht auch mal mit in die Sendung bringe. Düsseldorf, morgen am Montag, beziehungsweise korrekterweise ja heute, klarer Favorit aus meiner Sicht gegen St. Pauli. Rot-Weiß Essen in der 4. Liga, aufsteigender Ast, und vielleicht haben die einen oder anderen unter euch am Sonntagnachmittag auch das Westfalen-Derby gesehen. Bielefeld gegen Münster, bevor ich dazu 2 Sätze sage, natürlich nicht zu vergessen, eben in den Infos klang es noch an, die wahnsinnigen Paderborner, bei denen man glauben musste, sie bräuchten wohl bei ihrer Domstadt natürlich kein Wunder den Papst in der Tasche, um durch die Saison zu kommen, aber augenscheinlich ist der gar nicht einmal notwendig. Das WDR-Fernsehen hat am Sonntagnachmittag ein Spiel aus der 3. Liga übertragen, Preußen Münster gegen Arminia Bielefeld. Ich habe eine Sicht auf die Dinge, die einfach subjektiv ist. Ich habe ein richtig starkes, spannendes Spiel gesehen. Zwei ja wirklich guter Mannschaften. In Bielefelder Foren wird die Arminia natürlich jetzt nach der 3:1 Niederlage kräftigst angegangen. Aber ich sage das ohne Hohn, ohne Spott. Ich glaube, dass Bielefeld bis zum Schluss mit oben dabei sein wird in dieser verrückten Liga, in der aktuell 10 Mannschaften gerade mal durch 3 oder 4 Punkte an der Spitze nach immerhin 14 absolvierten Spieltagen getrennt sind. Warum ich das alles mache? Weil es einen Fußballer gibt, der, selbst wenn ich kein Anhänger des SC Preußen Münster wäre, mich fasziniert. Er ist ein Anarchist. Die Art und Weise, wie er Fußball spielt, steht in keinem Lehrprogramm. Kein Trainer sieht so etwas gerne. Kein Trainingslehrplan sieht vor, dass jemand wie Mehmet Kara, ein kleiner offensiver Mittelfeldspieler, derart dribbelt, wie es in der wirklich allerbesten Tradition des Straßenfußballers früher gang und gäbe war. Das hat er auch heute wieder getan. Er war womöglich nicht einmal der beste Spieler auf dem Platz, aber an einer entscheidenden Aktion wieder einmal unwiderstehlich und auf eine Art beteiligt, die man kaum ein zweites Mal derzeit in dieser Form sehen kann. Und ich sage das alles, weil es dieses wunderschöne Album gibt, das heißt Kara, von einem britischen Duo, das, auch auf die Gefahr, dass ich schon mal erzählt habe, just dann im November erscheinen wird. Ich habe das einfach mal aus Scheiß nachgeschaut, wenn dieser wunderbare Fußballer Mehmet Kara Geburtstag haben wird. We Are Shining aus London mit dem Album Kara. So, jetzt habe ich hier ein paar Sätze, möglicherweise hoffentlich nicht zu viel, losgelassen mit diesem Kara-Album. Eben geht's weiter. out the grill. $1 million grill, a little fresh on the hill. Plus I'm 6'5", she need to step in some heel. Before she step up in here, you need to step up your gear. Wish the Lamborghini had four doors. From the corner store to the corridor. Me and my homie on the damn floor. White girl in the middle looking like an Oreo. Roof on fire with the burn up. Turn off for what, nigga? Turn up. Motherfucker must ain't learn up. Back in the day, you used to damn with a burn cup. Mike got the Lord on the top floor. In a Ford Dooley went tomboy. Walk in the club and the ass start clapping. Tell shorty, I want an encore. Zwei Tracks zum Thema Jesse UK. Wir haben zwei Titel gehört, einmal aus dem neuen Album der Britin Jesse Jace, We Talker heißt das, und Tough Love von Jesse Ware. Gleich hinterher, ich würde gern auch hier hinterher durchziehen. Gleich vielleicht noch der ein oder andere Kommentar. Hier kommt von Sport. Live 4. Die Musik des Briten Bernholz kann ähnlich wie so Aquarellzeichnungen sehr zerlaufen sein, sehr weitläufig, aber durchaus auch euphorisch für den Dancefloor orientiert nachzuhören auf seinem aktuellen Album How Things Are Made, das vor kurzer Zeit erschienen ist. Der Name Bernholz im Übrigen taucht innerhalb dieser kleinen Sendung zum wiederholten Mal auf. Hier sprechen wir von Jazz Bernholz, einem Mann. Vor kurzer Zeit habe ich Gazelle Twin gespielt, die auch auf den Namen Bernholz hört. Es lässt sich im Netz an keiner Stelle ausmachen, ob die beiden in irgendeiner Weise miteinander zu tun haben. Die Vermutung geht aber dahin. Beide sind beim Bristol-Label Anti-Ghost Moon Ray, das von ihm, Jazz Bernholz, meines Wissens mitgeführt wird. Ich will die Pause nicht zu lang machen, wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit. Ich habe Jesse J und Jesse Ware, die ich da eben gespielt habe, und auch von Spar noch im Kopf. Ich glaube, der deutsche Act, aus dessen Liedern ich bis heute in all den Jahren am häufigsten zitiert habe, ist der Liedermacher Klaus Lage. Da gibt es in grauer Vorzeit diese Zeile von ihm: Herrgott, aus welchem Song ist die? War das Faust auf Faust oder war das tausendmal berührt? Entscheidend ist, das Pendel braucht wohl die Extreme. In diesem Sinne fahren wir weiter fort. Hier kommt Kong. Break an dieser Stelle. In wenigen Sekunden wird dieser Track sowieso Geschichte sein, zumindest was die heutige kleine Session hier in dieser Sendung betrifft. Er stammt von dem Leeds-Produzenten Veers, heißt Ryomi und ist erschienen auf dem, ich habe das Label schon zuletzt mit seinem Macher gespielt, Naked Naked heißt das, von Ben Westbeach, der sich Breach seit einiger Zeit nennt, wenn er den Haus macht. Das hier, ein super geradeaus produzierter Techno-Track von Veers aus Leeds, Ryomi. In England gibt es derzeit heftige Diskussionen und Spekulationen darüber, wer wird denn nun wen von der Spitze der Charts verdrängen. Ich habe die ganz aktuellen Resultate jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Jessie J bewegt sich im Moment noch vor Jessie Ware. Das Album von Jessie J, es ist ihr drittes, heißt Sweet Talker. Das letzte wurde in den USA nicht veröffentlicht. Das könnte der Grund sein, warum sie als Gäste hier auf diesem Album unter anderem Nicki Minaj und Ariana Grande hat, um insbesondere mit diesem Titel vom Album durchzustarten. Es gibt viele Leute, die Jessie J stark dafür kritisieren, dass man bei ihr nicht so recht die eigene Identität heraushören mag, dass sie zu sehr schwankt und balanciert zwischen Rihanna, zwischen Katy Perry und einigen anderen mehr. Für Rihanna hat sie nach meiner Erinnerung einen Song ja auch schon geschrieben. Sie ist eine gute Songschreiberin. Sie hat, mein persönlicher Geschmack, eine großartige Stimme. Aber es wird ihr vorgeworfen auf dem Sweet Talker Album, und das vielleicht auch zu Recht, dass sie jede einzelne Note dieses Albums mit ihrer Stimme belegt und entsprechend die Musik nicht nach vorne kommen lässt. Spötter behaupten, sie hätte keine echte Anhängerschaft, weil sie eben nicht klar geerdet sei. Und ohne das irgendwie spöttisch oder abwertend zu meinen, schrieb einer, sogar ein Engländer, die haben manchmal diesen bösen Humor, bei ihr reiche es nicht einmal als Kultfigur der Gay-Community. So viel mal an negativen Dingen. Ich muss gestehen, dass ich, obwohl hier wie bei vielen anderen Alben in diesem Genre auch etliche Produzenten am Werk sind, dass ich so 3-4 Tracks richtig gut finde. Unter anderem den Titeltrack, den ich jetzt nicht gespielt habe, den Diplo produziert hat, der in fast lupenreinem 140 Dubstep-Tempo daherkommt und eine unheimliche rhythmische Wucht im Verlauf entwickelt. Der Track, den ich eben spielte, auch der gefällt mir, Burning Up featuring 2 Chainz. So viel mal zu Jessie J. Verschiedener könnte das, was Jessie Ware anstellt, gar nicht sein. Bei ihr regiert so eine gewisse Schüchternheit, die wir vom Debütalbum kennen. Das neue, das zweite, Tough Love, ist soeben erschienen, hat auch so seine verzagten Momente, ist aber insgesamt sehr hübsch und auch recht clever gemacht. Auch hier gibt es eine Reihe von Produzenten, darunter der von mir geschätzte Giulio Bashmore, der bereits bei ihrem ersten Album mit dabei war. Ich hatte zuletzt entsetzliche Schlafstörungen, fand absolut keinen Schlaf, habe mich dann irgendwann in später Nacht vors Fernsehen gesetzt und wirklich durchgeguckt in der Hoffnung, ich würde irgendwie müde. Plötzlich war ich im Frühstücksfernsehen und um 7:50 stand Jessie Ware auf der Bühne und irgendwie war das eine bizarre Situation. Man hatte zu dieser urfrühen Zeit sogar schon Publikum ins Studio gekarrt und also ich fand es bizarr. Ich möchte es einfach mal bei diesem Begriff lassen, sonst verliere ich mich hier noch in allzu umfangreichen Wortschwellen und das will ich nicht tun. Am Ende käme noch was Negatives. Das wäre dann also da, ho, ho, ho. Also lassen wir es. Kommen wir zur nächsten Band. Die, wir haben schon fortgeschrittene Zeit hier, aber sie soll ein Highlight sein in dieser Gruppe. Sie kommt aus den USA, heißt Musée Mécanique und hat ein Album veröffentlicht mit dem Titel From Shores of Sleep. Es ist eine Folk Pop-Band, eine Band, die unheimlich orchestral agiert, die kleine und kleinste Sounds zusammenträgt, unter dem Dach eines überragenden Songwritings. Die verantwortliche Plattenfirma kommt aus Beverungen in Ostwestfalen, sie heißt Glitterhaus und die Glitterhäuser haben Konstantin Gropper, den Kopf der deutschen Band Get Well Soon, gebeten, seine Gedanken zu diesem Album einfach mal niederzuschreiben. Und dem guten und geschätzten Konstantin fließt das Herz beim Hören dieser Musik geradezu über. Er schreibt, ich darf das ansatzweise mal zitieren, ausschnitthaft, oft weiß man nicht, was man da eigentlich hört. ein echtes Orchester oder Synthesizer-Klänge, sitzen wir in einem Strandcafé in Südfrankreich, in der Vorstellung eines Disney-Klassikers oder im Zauberwald selbst. Hier kommen Musée Mécanique. Oh, das ist der falsche Regler, musste ja passieren, hier sind sie. From Shores of Sleep, so heißt das Album dieser amerikanischen Band namens Musée Mécanique, hoffentlich richtig ausgesprochen. Wenn ich eben was von Schwerpunkt erzählt habe, dann folgt messerscharf daraus natürlich, dass ich weitere Titel von dieser Band spielen möchte. Ich habe nur ein CD-Exemplar hier zur Verfügung, habe aber gerade schon in aller Schnelle hier weitere Titel einstellen können, beziehungsweise einen, der nahtlos an den dann folgenden reichen wird. Während ich das getan habe, ist mir aufgefallen, Kong hörten wir Prog-Metal, wenn man so will, aus den Niederlanden. Das neue Album dieser ewig und drei Tage schon existierenden Band Im Quartett, Vier Gleicher heißt Kong, kommt wohl ganz offensichtlich aus der chinesischen Sprache. Entsprechend, ich weiß nicht, ob sie es heute noch tun, stehen sie bei Auftritten in jeder Ecke eines Raumes, der gemeinhin vier davon hat. Kong haben ein neues Album herausgebracht, aus dem ich eben mal einen Titel gespielt habe. Dieses Album heißt Stern. Ich mache weiter mit Musée Mécanique, darf mich vielleicht an dieser Stelle schon mal bei dir und euch verabschieden, euch alles Gute und Liebe für die anstehende Woche wünschen. Bleibt gesund, habt schöne Erfahrungen und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier an dieser Stelle wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao. In the shade scattered sails among the gusts. Course and cross these haunted tides, with a reason and a guess. Maybe ours is not of hope. Maybe our fates lead astray. The spell has once been cast, and once it takes, we only gather round the light and fire the hourglasses make. There are stills beneath our bed, stoked by branches of our fallen family tree. There is comfort dressed in casket clothes. Crashed.